Familie raus! Ihr miesen Scheiße! Hebt euch ins Knie, verdammt Juden und Nigger! Ihr steckt doch alle unter einer Decke! Ihr steckt unter einer Decke, um gegen mich zu arbeiten, den weißen christlichen Mann! Weißt du nicht, dass wir dich kontrollieren, Nigger? Ihr seid nichts ohne den weißen Mann! Ihr seid gar nichts! Ihr seid gar nichts! Du bist ein Sklave! Ich werde mir jetzt gleich einen Gürtel nehmen und dann mache ich dich zu meinem Affen! Was hältst du davon? Los, runter auf den Boden! Hey, jetzt krieg dich wieder ein! Los, wird's bald! Du bist kein Weißer! Du bist Jude! Du bist gar nichts! Du bist nicht wie ich! Was willst du jetzt tun? Ha? Dreckiger Nigger! Weißt nicht mehr, was du sagen sollst! Das ist kein Spiel, klar? Jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, ha? Mann, Remy, jetzt krieg dich wieder ein! Jetzt hast du keine große Fresse mehr, ha? Du lausiger Affe! Du bist gar nichts! Mann, ich! Du bist gar nichts! Du bist tot! Du! Tot! Weil das genau die Endes macht die Sieg.